In der U-Bahn hören Sie die folgende Durchsage. Liebe Fahrgäste, wegen der heutigen Bauarbeiten halten die Züge der Linien U1, U2 und U8 von 6 bis 24 Uhr nicht am Südbahnhof. Fahrgäste mit Fahrziel Südbahnhof fahren bitte bis zur Haltestelle Schweizer Straße und steigen dort auf den Busersatzverkehr um. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal.